NDR Radio 3, Buch im Gespräch. Am Mikrofon ist Andreas Wank und im Studio begrüße ich den Historiker Joachim Radkau. Guten Tag, Herr Radkau. Guten Tag, Herr Wank. Sie sind Autor des Buches mit dem Titel Das Zeitalter der Nervosität, Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. Ist denn dieses Buch eine Medizingeschichte oder eine Ideengeschichte oder eine Sozialgeschichte oder alles zusammen? Wie würden Sie das bezeichnen? Ach, ich würde inzwischen einfach sagen Geschichte. Ich habe begonnen bei der Psychiatriegeschichte, bei der Neurologiegeschichte, bei der Patientengeschichte, aber habe festgestellt, dass das Thema Nerven sich quer durch alle Bereiche des damaligen Deutschlands zieht. Dass es irgendwie ein neuer Schlüssel ist, auch um eine Totalgeschichte zu schreiben. Eine Totalgeschichte einer Massenerscheinung offensichtlich, ja, deren Anfang man ziemlich genau datieren kann. Also um 1880 etwa liegt sie, so haben Sie es jedenfalls in Ihrem Buch dargestellt. Heißt es, dass diese Gründerzeit, wie wir sie hier in Deutschland nennen, eine Zeit ist, die von Anfang an eine Geschichte auch der Nervosität ist? Es sieht so aus, aber ich glaube, es kommt mehreres zusammen. Also zunächst war es so, dass in den 1870er Jahren Gründerboom, Gründerkrach, zum ersten Mal, ich möchte sagen, weite Teile der Deutschen die Nervengrenzen der freien Konkurrenz erlebten, die es zwar vorher auch schon gab, aber nicht mit dieser Schärfe und Heftigkeit und dieser verunsichernden Wirkung. Aber um 1880 kam noch hinzu, dass man auch glaubte, neue rettende Ufer zu sehen. Wir befinden uns in einer Umbruchszeit der deutschen Geschichte, auch einer ersten Abkehr vom Liberalismus mit durchaus auch verhängnisvollen Zügen, aber auch einer Zeit, wo man anfängt, über die Belastung der modernen Zivilisation zu reflektieren. Also die Entdeckung der Nervosität steht in sehr breiten Zusammenhängen damals. Sie sagen eben, über diese Zusammenhänge zu reflektieren, das wäre ja eine Position der Distanz zur Sache selber. Aber wie ich das verstanden habe, ist ja diese Nervosität und diese Erscheinung von Stress, wie wir das heute vielleicht nennen würden, etwas, was man gar nicht von außen sieht, sondern von innen heraus spürt und sich dann umsetzt. Also diese Beobachtung scheint mir zunächst mal ja doch ein Fakt zu sein, der später einsetzt. Sie deuten jetzt aber doch an, dass da eine Selbstbeobachtung Hand in Hand ging mit der Tatsache dieser Nervosität selber. Ja, ganz offensichtlich. Die Nervosität als unartikuliertes Phänomen war offensichtlich schon einige Jahrzehnte früher da. Merkt so richtig auch in Patientenakten, da ist eine Erscheinung und es fehlt noch der Begriff dafür. Und als nun der New Yorker Nervenarzt George M. Beard in den 1870er Jahren diesen Begriff der Neurasthenie prägte, wurde er wie ein Zauberwort empfunden. Also schlagartig verbreitete sich dieser Begriff wie ein Lauffeuer in Deutschland, viel schneller noch als 100 Jahre später. Der Stressbegriff, also eine Erfahrung, die bis dahin noch unartikuliert war, war nun plötzlich auf den Begriff gebracht. Ist denn eigentlich das, was Sie in Ihrem Buch als Thema behandeln, ein, sagen wir mal, gesicherter pathologischer Zustand oder ist es eine Ideologie, die letzten Endes auch unter dem Aspekt eben der Ideologiebetrachtung richtig erst zu verstehen ist? Ich glaube, beides ist der Fall. Also bislang ist die medizinhistorische Forschung mit der Neurasthenie eher ironisch umgegangen. Nicht aus heutiger medizinischer Sicht natürlich ein völlig unscharfer Begriff, ideologisch belastet. Man kann ihn mühelos lächerlich machen. Übrigens hat es schon damals, auch vor 100 Jahren, schon vieles an Spott auf diesen Begriff gegeben. Aber er enthielt zweifellos auch eine massenhaft verbreitete Leidenserfahrung. Also das war auch so meine neue Entdeckung. Sie wissen vielleicht, seit 10 Jahren ist ja der Konstruktivismus in der Wissenschaft große Mode und die Neurasthenie ist scheinbar auch ein gefundenes Fressen dafür, aber man kann da auch zu weit gehen. Also ich, meine methodische Innovation war ja, dass ich auch an die Patientenakten rangegangen bin, zum Teil eine ziemlich abenteuerliche Sache, die zu finden. Ich habe also große Massen von Neurasthenikerakten jener Zeit durchgesehen und der Eindruck ist einfach überwältigend. Es hat auch ein massenhaftes Leiden, und zwar eine typisch moderne Leidenserfahrung gegeben, die durch Neurasthenie eben auf den Begriff gebracht wurde, auf einen problematischen Begriff, aber es ist nicht nur ein Wort, es steckt auch viel Leiden dahinter. Nun gehen Sie ja noch sehr viele Schritte weiter als das, was wir bislang besprochen haben. In der Hauptsache beziehen Sie ja diese Erscheinungen der Nervosität und der Neurasthenie auf politische Realitäten, wie Sie dann als Folge davon sich darstellen, das ist ja doch ein großer weiter Schritt. Wie können Sie den eigentlich legitimieren? Ja, Sie haben genau den neuralgischen Punkt meiner Arbeit erwischt. Dieser Übergang von der individuellen Neurose zur Kollektivneurose oder zur kollektiven vorgestellten Neurose, das ist in der Tat der theoretisch und methodisch problematischste, heikelste Übergang in meiner Arbeit. Man kann das auf mehrere Art legitimieren. Also erstens, Nervosität, Neurasthenie, also damals fast Synonym, ist eben ein Leiden besonderer Art. Es ist zugleich auch ein Habitus, etwas, was man auch gegen andere ausspielt, auf andere projiziert. Es war eben nicht nur ein Leiden, es war auch eine Art, sich auszureagieren, auch eine Emotion, ein Habitus, nicht eine Art der Selbstdarstellung. Man kann erkennen, wie Neurastheniker in ihrer Selbstdarstellung eine ganze Biografie aufbauen, nur mit Nervosität. Es war also schon ein Phänomen besonderer Art. Ich meine, es kommen aber auch noch spezifische Eigenarten der damaligen historischen Situation in Deutschland hinzu. Ich meine, zwischen Selbsterfahrung und Welterfahrung bestehen häufig Zusammenhänge und manchmal auch ziemlich enge. Und ich meine schon, die Situation des damaligen Deutschland ist in singulärer Weise dadurch gekennzeichnet, dass sich zwischen der nervösen Selbsterfahrung und der Art, wie man die damalige deutsche Situation erfuhr, eine immer engere Wechselbeziehung herstellte. Eine Wechselbeziehung, die am Ende auch katastrophenträchtige Seiten hatte. Diese deutsche Angst, von der immer wieder gesprochen wird, oder das, was wir heute deutsche Befindlichkeit nennen, hängt das damit unmittelbar zusammen? Solche Fragen lassen sich schwer so ganz solide empirisch mit Ja oder Nein beantworten. Aber ich meine, eine Kontinuität lässt sich schon erkennen. Nicht? Also die deutsche Angst, irgendwo gibt es sie schon als eine moderne Tradition. Ich würde nur nicht so schnell mit Bewertungen bei der Hand sein, wie es heute manchmal solche Autoren sind, die also sich zu schnell darüber lustig machen. Nicht so, die Nervosität ist ja auch so etwas anderes als die ganz normale Angst, die sich auf ein Objekt fixiert. Die Nervosität ist auch so eine Unruhe, eine diffuse Unruhe, die sich immer neue Objekte sucht, die aber auch zu Experimenten, zu neuen Erkenntnissen aufgelegt ist und die insofern auch etwas sehr, sehr Produktives enthalten kann. Nicht der berühmte französische Soziologe Emile Durkheim sagte, der Neurastheniker sei der beste Bundesgenosse des Fortschritts. Aber es gibt eben auch eine finstere Geschichte der Nervosität. Ich würde sagen, es gibt mindestens zwei Geschichten. Und diese finstere Seite der Nervosität heißt doch womöglich, dass da irgendwann Kontrolle und Selbstkontrolle, auch der gesellschaftlichen Kontrolle und Selbstkontrolle, außer Kraft zu treten droht. Ja. Also es gibt so einen therapeutischen Nervendiskurs der Kaiserzeit, der irgendwo sehr soft ist, sanft, menschenfreundlich. Aber mir scheint, es gibt daneben auch so einen vagabundierenden, exzessiveren Nervendiskurs, der gefährlicher wurde. Also man kann sehr deutlich erkennen, wie etwa ab 1905, 1906, nach der ersten Marokko-Krise, als so die ersten imperialistischen Vorstöße des kaiserlichen Deutschlands scheitern und eine allgemeine politische Frustration sich ausbreitet, wie da der Vorwurf der Nervosität wie ein Bumerang hin und her zu fliegen beginnt zwischen der kaiserlich-deutschen Regierung und der nationalistischen rechten Opposition und wie sich immer mehr die Auffassung verbreitet, wir müssen herauskommen aus dieser politischen Neurasthenie, wir müssen Kraft zeigen, Energie zeigen, kollektiven Willen zeigen, ein klares, großes Ziel anstreben. Und das Merkwürdige, was mich überrascht und frappiert hat, ist, dass sich zur gleichen Zeit in der Nerventherapie auch eine große Wende vollzieht. War bis dahin die Nerventherapie irgendwie sehr soft, sehr lieb und sanft, immer Ruhe, kippt das da irgendwie um. Und zwar zum Teil auch aus der Erfahrung der Patienten heraus, gar nicht nur durch neue medizinische Theorien veranlasst. Jetzt kommt so ein harter Zug mehr und mehr rein. Ruhe nützt nichts, Willensstärkung, Willenskraft, Schulung, das ist die Rettung. Und da man aber oft frustrierende Erfahrungen machte, mit den Anstrengungen auf eigene Faust den eigenen Willen zu aktivieren, kommt dann auch der Gedanke auf, nur eine große nationale, kollektive Willensanstrengung kann uns aus diesem nervösen Zeitalter herausführen. Ja, und was daraus geworden ist, haben wir ja gesehen, beziehungsweise das ergibt sich aus Ihrem aus Ihrer Arbeit. Herzlichen Dank, Herr Radkau. Bitte, ja. Am Ende der Sendung nenne ich noch einmal den Titel des Buches: Das Zeitalter der Nervosität, Deutschland zwischen Bismarck und Hitler. Der Verfasser ist Joachim Radkau. Das Buch hat 552 Seiten, kostet 68 Mark und ist im Karl-Hanser-Verlag erschienen.